Dialoge Seite 268, Montesquieu. Deine Mittel, den Staat zu entschulden, sind höchst eigentümlich. Auf die Art, wie du deine Geldwirtschaft ordnest, werden die Papiere auf den Auslandsmärkten mit Verlust zurückgestoßen werden und auf den tiefsten Kurs herabfallen, sogar an der Börse deines eigenen Reiches. Dialoge Seite 269, Machiavelli. Das ist ein offenbarer Irrtum. Eine angesehene Regierung wie die meinige muss im Auslande unbedingtes Vertrauen genießen. Im Innern wird die Kraft der Regierung die Auffassungen beherrschen. Außerdem wünsche ich nicht, dass der Kredit meines Staates von den Angstzuständen irgendeines Unschlitthändlers abhängt. Ich werde die Börse durch die Börse beherrschen. Ich werde mächtige Kreditanstalten errichten, scheinbar damit sie der Industrie Geld leihen, deren wirkliche Aufgabe es aber sein wird, den Kurs der Rente zu halten, indem diese Finanzmonopole fähig sind, für 400 oder 500 Millionen Wertpapiere auf den Platz zu werfen oder den Markt im selben Verhältnis zu entblößen, werden sie stets Herren der Kurse sein. Was sagst du zu diesem Plane? Montesquieu: Da werden ja deine Minister und deine Günstlinge recht hübsche Geschäfte machen. Deine Regierung wird also mit den Staatsgeheimnissen an der Börse spekulieren